Good morning, good morning and a third wonderful good morning. Guten Morgen und einen dritten wundervollen guten Morgen. So, there is glory waiting for you after this suffering. Don't get stuck in your suffering, my friend. Es gibt also eine Herrlichkeit, die nach dem Leiden auf dich wartet. Bleib nicht in deinem Leiden stecken, mein Freund. Look, I'm going to give you an example, so hopefully this will help you to understand it. Ich gebe dir jetzt ein Beispiel, das wird dir hoffentlich helfen, es zu verstehen. I was abused as a child. Ich wurde als Kind missbraucht. Did God want that? Hat Gott das gewollt? No, never. Nein, niemals. God never wants children to be abused. Gott will niemals, dass Kinder missbraucht werden. So I can choose now to be stuck in my suffering of my past. Ich kann also wählen, ob ich in den Leiden meiner Vergangenheit feststecke. Or I could do what I finally understood what needs to be done. Oder ob ich das tue, was ich letztendlich verstanden habe, was ich tun muss. See that there is glory after the suffering. Nämlich erkennen, dass es nach dem Leiden eine Herrlichkeit gibt. So today, instead of sitting at my prison of self-pity, anstatt in meinem Gefängnis des Selbstmitleids zu sitzen, crying that my childhood was difficult, und zu weinen, dass meine Kindheit schwierig war, I'm opening orphanage after orphanage and children home after children home to save abused children. Eröffne ich heute ein Waisenhaus nach dem anderen und ein Kinderheim nach dem anderen, um missbrauchte Kinder zu retten. See, I choose to use my suffering. Ich habe mich entschieden, mein Leiden zu nutzen. To bring a glorious reward for the kingdom of God. Um dem Reich Gottes eine herrliche Belohnung zu bringen. So, do the two always look at the reward that after the suffering, if you walk through it with the right attitude. Schau also immer auf die Belohnung, die nach dem Leiden kommt, wenn du mit der richtigen Einstellung hindurchgehst. I have a friend, and maybe some of you have heard the story. Ich habe einen Freund, und vielleicht haben einige von euch die Geschichte schon gehört. I was at their house some years ago in America. Ich war vor einigen Jahren in ihrem Haus in Amerika. Amazing family with 8 children. Eine erstaunliche Familie mit 8 Kindern. And only 2 or 3 weeks after I was at their house. Und nur 2 oder 3 Wochen nachdem ich bei ihnen war. I had a message. Bekam ich die Nachricht. That one of their teenage sons, together with 2 siblings, were driving in the car. Dass einer der Söhne im Teenageralter zusammen mit 2 Geschwistern im Auto unterwegs war. And then an accident. Sie hatten einen Unfall. And all 3 children were instantly killed. Und alle 3 Kinder waren auf der Stelle tot. Is that the will of God? Ist das der Wille Gottes? Never. Niemals. You know, and then people ask this question. Die Leute stellen dann diese Frage. Well, if this was not the will of God, why did God allow it to happen? Wenn das nicht der Wille Gottes war, warum hat Gott es dann zugelassen, dass es passiert? Well, if God would stop accidents from happening, that means God would have to stop people from building cars. Wenn Gott Unfälle verhindern wollte, bedeutet es, dass er die Menschen davon abhalten müsste, Autos zu bauen. God didn't build the car. Gott hat das Auto nicht gebaut. Man chose to build cars, man chose to drive, man make mistakes. Menschen haben sich entschieden, Autos zu bauen, Menschen entscheiden sich zu fahren, Menschen machen Fehler. That friend of mine used his suffering. Dieser Freund von mir hat sein Leid genutzt. He did not blame God. Er hat Gott nicht die Schuld gegeben. He was not bitter or angry. Er war nicht verbittert oder wütend. He kept praising God and declaring the goodness of God. Er lobte Gott immer wieder und verkündete seine Güte. It was such a testimony that the television station called him in. To talk about it. Das war so ein Zeugnis, dass ein Fernsehsender ihn anrief, um darüber zu sprechen. And I remember when he told me that he was so excited that him and his wife could talk about the goodness of God on television. Ich erinnere mich, wie er mir erzählte, dass er so begeistert war, dass er und seine Frau im Fernsehen über die Güte Gottes sprechen konnten. See, his suffering had nothing to do with God, but he knew how to use it. Sein Leiden hatte nichts mit Gott zu tun, aber er wusste es zu nutzen. Verse 12. Vers 12. God revealed to the prophets that the ministry was not for their own benefit, but for yours. Gott offenbarte den Propheten, dass ihr Dienst nicht zu ihrem eigenen Nutzen war, sondern zu eurem. Think about this sentence. Denke über diesen Satz nach. So think, you are a prophet. Stell dir vor, du bist ein Prophet. And God is going to give you a prophetic word about an incredible, glorious thing that will happen. Und Gott gibt dir ein prophetisches Wort über eine außergewöhnliche, herrliche Sache, die geschehen wird. But you can't take part of it. It's for other people. Aber du kannst keinen Anteil daran haben. Es ist für andere Menschen. I mean, literally the Bible says God showed them that, hey, this glorious thing, sorry, you're not going to have it. Die Bibel sagt buchstäblich, dass Gott ihnen gezeigt hat, hey, diese ehrliche Sache, sorry, ihr werdet sie nicht erleben. It's for the others that are going to come many generations after you. Es ist für die anderen, die viele Generationen nach euch kommen werden. You know, when I read this, I can feel the tension of these prophets who prophesy. Wenn ich das lese, fühle ich die Spannung dieser Propheten, die geweissagt haben. Because first they received the word. Denn zuerst empfangen sie das Wort. The Spirit of Christ was in them. Der Geist Christi ist in ihnen. They carefully researched and figured out what it meant. Sie forschen sorgfältig und finden heraus, was es bedeutet. And when they got all excited about the glorious thing that would happen, als sie ganz aufgeregt sind über diese herrliche Sache, die geschehen würde, God gives them a second revelation. Gibt Gott ihnen eine zweite Offenbarung. It's not for you. Es ist nicht für dich. What? Was? Why do you show this to me? Why do you get my heart excited that I can't participate? Warum zeigst du mir das? Warum begeisterst du mein Herz und dann kann ich nicht daran teilhaben? Do you know, this is a true test of a This is a test of a true prophet. Das ist ein Prüfstein für einen wahren Propheten. That you can see what God is doing, you can carry it in your heart, and you don't make it about yourself. Du kannst sehen, was Gott tut, du kannst es in deinem Herzen tragen und du machst es nicht zu deiner Sache. I'm going to make a bold statement here. Ich mache hier eine kühne Aussage. There are not many more dangerous thing in the kingdom of God than wounded and selfish prophets. Es gibt nicht viel Gefährlicheres im Reich Gottes als verletzte und selbstsüchtige Propheten. Prophets who put in their own agenda into the revelation of God. Propheten, die ihre eigene Vorstellung in die Offenbarung Gottes einbringen. You see, these were true prophets of God. They understood it doesn't matter if I ever experience it or not. I'm still going to be a faithful prophet. Diese Propheten waren wahre Propheten Gottes. Sie haben verstanden, dass es keine Rolle spielt, ob sie es erleben oder nicht. Sie werden trotzdem treue Propheten sein. The world needs true prophetic people. Die Welt braucht wahre prophetische Menschen. Who are more concerned about God's prophetic purpose than they are concerned about their own benefit. Die sich mehr um Gottes prophetische Absichten sorgen als um ihren eigenen Nutzen. Look at these words. Schau diese Worte an. God revealed to the prophets that their ministry was not for their own benefit. Gott offenbarte den Propheten, dass ihr Dienst nicht zu ihrem eigenen Vorteil, eigenen Nutzen war. How many people today pursue the prophetic for their own benefit. Wie viele Menschen üben heute das Prophetische zu ihrem eigenen Nutzen aus? Let's not be like that. Lass uns nicht so sein. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.